Wo wärst du denn ohne mich? Gollum, Gollum, ich habe uns gerettet. Ich war das. Wir haben überlebt, nur wegen mir.